Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich im Januar 1959 in der so geschichtsträchtigen nordhessischen Stadt Fritzlar meinen Soldateneid ablegte, war ich nicht einmal 19 Jahre alt. Man kann sicher sagen, dass ich damals eine stark idealisierte Vorstellung vom Soldatenberuf hatte. Ja, dass ich es sogar ablehnte, diesen Beruf mit irgendeinem anderen Beruf zu vergleichen. Weil das Selbstverständnis eines Soldaten, gleich welchen Dienstgrades, doch so angelegt sein muss, dass er bewusst zu jeder Zeit und an jedem Ort das eigene Leben zur Verteidigung seines Landes und seines Volkes einsetzt. Ich bin glücklich, dass meine Jugend noch in eine Zeit fiel, in der die Umerziehungsorgien der Siegermächte und ihrer bundesdeutschen Helfershelfer nur selten auf fruchtbaren Boden fielen, im Gegensatz zu heute. Die Kriegsgeneration, die ja doch alles selbst miterlebt hatte, schüttelte damals noch mehrheitlich selbstbewusst und entschieden die Gräuelmärchen der Sieger ab. Denn man wusste ja noch zu genau, wie es damals wirklich war. Und man wusste auch, was Deutschland und Europa dem Opfergang des deutschen Lanzers und den zahlreichen Freiwilligen aus allen europäischen Staaten zu verdanken hatte. So wird mein heutiger Vortrag über die Bundeswehr in gewisser Hinsicht auch ein Spiegel des Wertewandels sowohl bei der Bundeswehr selbst als auch in der bundesdeutschen Gesellschaft überhaupt. Und angesichts des heute weltweiten Missbrauchs deutscher Soldaten wird mein Vortrag auch verdeutlichen, dass die Aufgaben der Bundeswehr als strikte Verteidigungsstreitmacht mehr und mehr in Richtung einer beliebig verfügbaren Interventionsarmee zugunsten internationaler Globalstrategen verändert wurden. Und zwar in einer Weise, dass der Eid unserer Soldaten mit dem Führungsanspruch der NATO-Gewaltigen regelrecht in Konflikt gerät. Mit der Eidesformel schwört der Bundeswehrsoldat bekanntlich, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Da steht nichts von der Durchsetzung internationaler Wirtschafts- und Machtansprüche und auch nichts vom einseitigen Eingreifen in militärische Konflikte an allen Ecken rund um den Erdball. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Frühjahr 1999 auf dem Balkan und dann später nach den Terroranschlägen von New York und Washington am 11.09.2001 haben wir alle zu unserer Überraschung zur Kenntnis nehmen müssen, wie schnell auch wir Deutschen schon wieder in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt werden können, ohne selbst in der Lage zu sein, dies zu verhindern. Hatte man nicht jahrzehntelang der Menschheit vorgegaukelt, nach dem Sieg über das böse Nazi-Deutschland werde eine neue Weltordnung errichtet. Ewiger Frieden und Wohlstand für alle seien nun zum Greifen nahe. Bekanntlich dauerte es dann aber nach jenem 8. Mai 1945 gar nicht lange, bis die antideutsche Kriegsallianz an ihren inneren und äußeren Widersprüchen zerbrach und der Kalte Krieg für Jahrzehnte die Welt in eisiger Ost-West-Konfrontation erstarren ließ. Ich behaupte, der versprochene Weltfrieden musste ausbleiben. Er musste scheitern, weil er auf einer Lüge fußte. Auf der Lüge nämlich, dass Deutschland der Unruhestifter des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Dass wir Deutschen die Schuld, ja die Alleinschuld, an den europäischen Katastrophen von 1914 und 1939 trügen. Die Millionen Todesopfer, man spricht von etwa 60 Millionen, die nach 1945 in unzähligen Kriegen, Bürgerkriegen und etnischen Konflikten weltweit zu beklagen sind, ohne dass Deutschland auch nur andeutungsweise beteiligt war. Sie sind der unwiderlegbare Beweis dafür, dass wohl doch ganz andere Mächte die Schalthebel für kriegerische Auseinandersetzungen betätigen. auf die scheinheiligen Friedensapostel der linken Szene, mag es im Jahre 1999 wie eine kalte Dusche, vielleicht auch wie ein Schock gewirkt haben, dass ausgerechnet ihre Spitzenpolitiker in der SPD und bei den Grünen in den sauren Apfel beißen und die Wünsche der US-amerikanischen Globalstrategen erfüllen mussten. Joschka Fischer und sein marxistisch-stalinistisches Umfeld gehörten bekanntlich über Jahrzehnte zu den verbissensten Kritikern des US-amerikanischen Imperialismus in Asien und Lateinamerika. Aber schon wenige Monate nach ihrer Aufnahme in die bundesdeutsche Regierungsmannschaft sah man diese seltsamen Politgaukler als verlängertes Sprachrohr der US-amerikanischen Außenministerin. Und sie begründeten wortgewaltig, warum die NATO auf dem Balkan bomben musste und warum die Bundeswehr dort als verlässlicher Partner unbedingt mitzumachen hatte. Der Sinneswandel bundesdeutscher Spitzenpolitiker im Frühjahr 1999 ist geradezu ein Musterbeispiel für die alte Erfahrung, wie sehr doch Macht korrumpieren kann. Inzwischen wird die Gefahr ständig größer, dass wir Deutschen im Fahrwasser der US-amerikanischen Außenpolitik somit als kritiklose Unterstützer des größenwahnsinnigen weltweiten Kultur- und Wirtschaftsimperialismus aus Übersee in eine bedrohliche Sackgasse hineingeraten. In eine Sackgasse, aus der es eines Tages vielleicht kein Entrinnen mehr geben wird. Mir als langjährigem Bundeswehrangehörigen kann es auch aus ganz persönlichen Empfindungen gar nicht gleichgültig sein, welche Rolle meine ehemaligen Kameraden und Kollegen künftig zu spielen haben. Vor allem aber, für was sie alles möglicherweise in Zukunft missbraucht werden sollen. Darum habe ich meinen heutigen Vortrag mit der vielleicht etwas mitleidig klingenden Überschrift »Arme Bundeswehr« versehen. Gerade für jüngere Zuhörer ist es vielleicht einmal ganz interessant, auch noch etwas über die Anfänge der bundesdeutschen Nachkriegsstreitkräfte zu hören. Viele wissen ja gar nicht, dass die Aufstellung der Bundeswehr zu Beginn der 50er Jahre durchaus nicht unumstritten war. 10 Jahre nach der Katastrophe von 1945 war es schon eine gewisse innenpolitische Zumutung, wenn man die damals lebende junge Generation schon wieder zum Wehrdienst zwingen wollte. Heftige Kritik kam übrigens damals keineswegs nur aus den Reihen der politischen Linken. Von denen war und ist ja eigentlich gar nichts anderes zu erwarten. Denn wenn wir einmal absehen von den ehrlichen Motiven eines Kurt Schumacher, des damaligen SPD-Vorsitzenden, dann war es doch schon immer so, dass für die meisten Roten in unserem Lande alles das schlecht und verdammenswürdig ist, was zur inneren und äußeren Sicherheit beiträgt, und umgekehrt wird dort alles das freudig begrüßt, was unserem Staat schwächt und schädigt und was unser Volk zur wehrlosen Beute der Internationalisten macht. Die Kritik an der Aufstellung von Streitkräften im Nachkriegsdeutschland kam damals, wie schon gesagt, auch von vielen nationalen Menschen der sogenannten politischen Rechten. Diese Kritik hatte allerdings ganz andere Ursachen, und an dieser Kritik konnten und können verantwortungsbewusste Deutsche in der Tat nicht leichtfertig und einfach vorbeigehen. Denn diese Kritik erfolgt ja nicht in defätistischer, in zersetzender Absicht, sondern aus der tiefen Sorge heraus, dass mit Aufstellung der Bundeswehr und ihrer festen Integration ins westliche Bündnis die Spaltung Deutschlands erst recht zementiert wurde. Und, was noch viel schwerer wog, die Gefahr, dass Deutsche aus Ost und West eines Tages auf Befehl einer fremden Macht hätten aufeinander schießen müssen, dass unser Land zum Raketenschlachtfeld beider Supermächte hätte werden können. Diese grauenvolle Aussicht hätte in der Tat normalerweise keinen Deutschen mehr ruhig schlafen lassen dürfen. Aber wie sich damals zeigte, gab es für die politische Führungsmannschaft um Konrad Adenauer in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland nichts Wichtigeres als die feste Einbindung Westdeutschlands in das von den USA dominierte atlantische System. Logisch und folgerichtig war dann natürlich aus Sicht der ersten Bundesregierung, trotz der aufgezeigten Gefahren, die Aufstellung eigener Streitkräfte und die Beteiligung am Nordatlantischen Verteidigungsbündnis, genannt NATO. Zweifellos hat dann dieser Entschluss, ebenso wie Jahre zuvor bereits, die Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen und danach auch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland selbst ganz entscheidend zu dieser dann 4 Jahrzehnte lang bestehenden tiefen Kluft zwischen West- und Mitteldeutschland geführt. Der Zwischenruf des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher im Deutschen Bundestag an die Adresse Konrad Adenauers ist heute noch in unseren Geschichtsbüchern nachzulesen. Er rief damals wütend: Sie sind der Kanzler der Alliierten. Nun, wir wissen nicht, wie die geschichtliche Entwicklung bei einer SPD-geführten Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren verlaufen wäre. Aber nachdem der menschenverachtende Weltkommunismus inzwischen erfreulicherweise zerbrochen ist und der große Knall zwischen Ost und West ausgeblieben ist, wollen wir die Entscheidung der ersten Bundesregierung für diese enge Westbindung großzügigerweise vielleicht nicht mehr weiter auf die Goldwaage legen. Allerdings müssen wir sehr wohl davon ausgehen, dass die Regierungen in Washington, Paris und London diese Westbindung damals entgegen aller heuchlerischen Beteuerungen in erster Linie deshalb forderten, weil die Spaltung unseres Landes so am wirksamsten zementiert wurde und die Oberhoheit der westlichen Siegermächte über das Gebiet zwischen Aachen und der Werra damit auf unabsehbare Zeit garantiert war. Der erste Generalsekretär der NATO, der Brite Lord Ismay, war so freundlich, uns das wahre Kernargument für die Gründung des Nordatlantischen Bündnisses mitzuteilen. Die Aufgaben der NATO beschrieb er damals so: Erstens, die Sowjets aus Mittel- und Westeuropa herauszuhalten. Zweitens, die USA in Europa drinnen zu behalten. Und drittens, Deutschland unten zu halten. Nun, ich meine, damit ist eigentlich alles gesagt. Der westliche Teil Deutschlands sollte unbedingt über Jahrzehnte hinweg der absoluten Kontrolle westlicher Besatzungsmächte ausgeliefert werden, damit diese ungehindert mit der psychologischen Kriegsführung gegen das deutsche Volk fortfahren konnten. Diese Gelegenheit ließen sie sich damals auf keinen Fall wieder nehmen, weil erst eine systematische Gehirnwäsche bei den im Kriege und nach dem Kriege geborenen Deutschen den endgültigen Sieg über unser Volk bedeutete. Mit ihrer massiven Einflussnahme auf das gesamte Bildungswesen und die Massenmedien seit nunmehr 6 Jahrzehnten ist es den Machtstrategen in Washington, New York, Jerusalem, London und Paris bekanntlich gelungen, aus den einst so stolzen und aufrechten Deutschen ein Volk von auslandsgefälligen Bücklingen zu machen. Und weil sich die politische Führung in Deutschland, dabei selbstverständlich auch das Offizierskorps der Bundeswehr, inzwischen fast ausschließlich aus Absolventen dieser geschichtsverfälschenden Bildungseinrichtungen rekrutiert, brauchen wir uns über den desolaten Zustand quasi in allen Politikbereichen, besonders auch im Bildungsbereich, gar nicht zu wundern. Stichwort PISA-Studie. Diese aberwitzige antideutsche Volkserziehung musste zwangsläufig auch den Aufbau der Bundeswehr, ihre inneren Strukturen ganz besonders aber die psychologische Beschaffenheit der Truppe prägen. Einer der geistigen Väter der Bundeswehr war jener General Graf Baudesin, der bis 1943 Generalstabsoffizier im Stabe Rommels in Nordafrika war, dann unter nicht ganz geklärten Umständen in britische Kriegsgefangenschaft geriet und dort offenbar den richtigen Schliff erhielt. Jedenfalls machte er später eine erstaunliche Bilderbuchkarriere in der neuen Bundesrepublik. Vom sogenannten Amt Blank aus startend, über höchste Führungsfunktionen bei Bundeswehr und NATO bis zum Leiter des Hamburger Friedensforschungsinstituts im fortgeschrittenen Alter, entpuppte er sich als hundertprozentiger Interessenvertreter angloamerikanischer Machtpolitik. Von einem sogenannten Friedensforscher hätte man eigentlich annehmen dürfen, dass er zum Beispiel im Falle des ersten angloamerikanischen Angriffskrieges gegen den Irak im Januar 1991 strikt gegen eine militärische Gewaltlösung des Golfkonflikts hätte sein müssen. Aber weit gefehlt. Er verteidigte und begrüßte nicht nur diesen Krieg, sondern er regte sich erbittert und wortgewaltig darüber auf, dass sich in Bonn damals noch sowohl die Regierung als auch die Opposition gegen eine militärische Beteiligung der Bundeswehr entschied. Wir sehen, ein hochdekorierter Friedensforscher muss nicht unbedingt auch ein Friedensfreund sein. Es kommt offenbar immer darauf an, für welche Interessen die Armee eingesetzt werden soll. Wenn deutsche Soldaten wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg für die Sicherheit und das Überleben des eigenen Volkes und der eigenen Nation kämpfen, dann sind sie blutrünstige Hunnen, Militaristen und Chauvinisten. Sobald sie aber im Interesse internationaler Machtstrategen auf den unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen rund um den Erdball ihre Haut zu Markte tragen, sind sie willkommene Kampfgefährten im Krieg gegen das Böse. Der von mir erwähnte General Graf Baudesin war übrigens auch der Erfinder des Begriffs und des Konzepts innere Führung. Und er hat auch als Teil dieses Konzepts für den Bundeswehrsoldaten den Ausdruck Staatsbürger in Uniform geprägt. Ich weiß noch, wie in den Anfangsjahren der Bundeswehr diese Charakterisierung von allen Dienstgraden bewitzelt und belächelt wurde. Denn jeder, der auch nur ansatzweise einmal in die Streitkräfte hineingerochen hat, weiß natürlich, dass alle Armeen der Welt nur nach den strengen Grundsätzen von Befehl und Gehorsam geführt werden können und nicht nach undisziplinierten bzw. fehlenden Regeln eines wilden Departierclubs. Ich möchte mich deshalb in einem solchen Vortrag auch einmal mit dem, wie soll ich sagen, inneren Zustand unserer Bundeswehr befassen und dabei vorneweg ausdrücklich meine grundsätzliche Bejahung deutscher Streitkräfte betonen. Ich weiß ja, dass es nicht nur bei den sogenannten Linken, sondern auch im sogenannten nationalen Lager hier und da auch heute noch erhebliche Vorbehalte gegen die Bundeswehr gibt. Aber ich persönlich meine, eine solche Kritik sollte beschränkt sein auf die fehlerhafte politische Führung, auf die stümperhafte psychologische Erziehung unserer Soldaten und vor allem auf die missbräuchliche Verwendung deutscher Soldaten für fremde Machtinteressen. Zur Bundeswehr selbst, aus der heraus es hoffentlich eines Tages wieder eine Reichswehr geben wird, sollten wir deutschen Patrioten, wie ich meine, heute ohne Abstriche stehen können. Sicher gibt es nur noch wenige Familien, die in den zurückliegenden Jahrzehnten absolut keine Berührung mit der Bundeswehr hatten. Abgesehen von den unzähligen freiwilligen Berufs- und Zeitsoldaten sind im Zuge der Wehrpflicht inzwischen viele Hunderttausend, ja Millionen junge Deutsche in die Bundeswehruniform gesteckt und an der Waffe ausgebildet worden. Natürlich hat jeder einzelne Wehrpflichtige seine ganz persönlichen Erfahrungen beim jeweiligen Truppenteil gesammelt. Und einige kamen gewiss an manchen Wochenenden auch fluchend und enttäuscht nach Hause. Aber die Mütter und Väter dieser jungen Soldaten werden mir überwiegend beipflichten, wenn ich behaupte, dass die 15, 12 oder 10 Monate Wehrdienst unter dem Strich den jungen Burschen gut getan haben. Und ein paar rein sicherheitspolitische Aspekte sollten und dürfen wir auch nicht ignorieren. Nehmen wir einmal an, mit der militärischen Kapitulation vom 8. Mai 1945 wäre tatsächlich, wie sich das damals im Ausland fast alle, aber auch viele Deutsche wünschten, das deutsche Soldatentum völlig untergegangen. Und es wären mittlerweile zwei komplette Generationen herangewachsen, die weder mit einem Gewehr umgehen könnten, noch jemals einen Panzer, ein Flugzeug oder ein Kriegsschiff von innen gesehen hätten. Wir Deutschen wären heute das wehrloseste Volk auf der Erde. Wir wären ohne Frage noch mehr zum Spielball anderer Nationen degradiert, als dies sowieso schon der Fall ist. Jedes drittklassige Land in Europa oder anderswo wäre uns, zumindest militärisch, haushoch überlegen. Ja, man würde sich vielerorts hohnlächelnd die Hände reiben, angesichts dieser absoluten Ohnmacht der einst so bewunderten und stolzen deutschen Nation. Und wer das Getriebe hochtechnisierter Streitkräfte kennt, der weiß, dass eine Ausbildungslücke von 40 oder 50 Jahren niemals mehr zu schließen wäre. Ganz abgesehen von den gravierenden Defiziten bei der Rüstungsindustrie. Nein, rein militärpolitisch war die Aufstellung der Bundeswehr und ihre kontinuierliche Anpassung an den jeweils modernsten Rüstungsstand selbstverständlich ein ausgesprochener Glücksfall. So haben wir Deutschen den Anschluss an die moderne Rüstungstechnik nicht verpasst. Und die Ausbildung unserer Soldaten konnte, zumindest in der Anfangsphase der Bundeswehr, durch die kriegsbewährten Soldaten der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS erfolgen. Und einen anderen positiven Aspekt, den wir gerade heute auch nicht unterschätzen sollten, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls noch nennen. Wo in unserer bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft, die man in weiten Bereichen nur noch als krank und dekadent bezeichnen kann, wo in dieser Lust- und Jux-Gesellschaft gibt es überhaupt noch eine Gelegenheit, ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl, Kameradschaft und Disziplin kennenzulernen? Auch wenn die Bundeswehr nicht mehr, wie man früher die Truppe nannte, Schule der Nation sein kann und auch nicht will, so wirkt sie doch für einen ganz großen Teil der Wehrpflichtigen und Freiwilligen ausgesprochen positiv, charakterbildend für das ganze Leben. Es gibt sicher nur ganz wenige, die nach ihrer Dienstzeit behaupten, sie hätten überhaupt nichts profitiert von diesem Gemeinschaftserlebnis. Und wenn wir die rapide wachsende Diskotheken-, Spielhöllen- und Rauschgiftszene bei der Jugend betrachten, dann ist die Bundeswehr immer noch so etwas wie ein Felsbrocken in der Brandung. Ein, wenn auch zeitlich begrenztes Bollwerk gegen die überall spürbare und sichtbare Zersetzungsflut. So gesehen sollten heute alle Deutschen und in vorderster Reihe alle deutschen Patrioten ohne Wenn und Aber zu unserer Bundeswehr stehen, als einem wichtigen Stabilisierungselement nicht nur nach außen, sondern insbesondere auch zur notwendigen Korrektur der ansonsten leider so schändlich vernachlässigten Jugenderziehungsarbeit. Wenn ich meinen heutigen Vortrag überschrieben habe mit arme Bundeswehr, dann meine ich damit weder die Bewaffnung noch die Ausbildung. Sicher können wir die heutige Bundeswehr nicht mit der Haltung, der Opferbereitschaft, der Tapferkeit und dem Mut der deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges vergleichen. Aber vor den Soldaten der anderen Streitkräfte im NATO-Bündnis brauchen sich die Bundeswehrsoldaten auch nicht zu verstecken. Und was den Stand der Rüstungstechnik angeht, besagt das übergroße Interesse zahlreicher Staaten rund um den Erdball an deutschen Waffen, Fahrzeugen und anderem Gerät eigentlich alles. Würde sich die Bundesregierung nicht aus ängstlicher Rücksichtnahme auf die USA, auf Großbritannien und Frankreich diese massive Rüstungsgüter-Exportbeschränkung auferlegen, wären mit Sicherheit noch viele tausend Arbeiter und Ingenieure in Deutschland zusätzlich in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Nein, Ausbildung und Ausrüstung sind nicht das Problem der Bundeswehr. Auch wenn der Verteidigungsminister regelmäßig über Finanzlücken von vielen Milliarden Euro jammert und behauptet, das fehlende Geld führe dazu, dass die Bundeswehr im Bündnis nicht mehr mithalten könne. Wir wollen ihn daran erinnern, dass es ausschließlich die Politiker sind, die eine solche Misere verursacht haben. Wenn Milliarden über Milliarden zum Fenster herausgeworfen werden, weil man als braver Musterschüler der USA den angloamerikanischen Angriffskrieg gegen Saddam Hussein und den Irak damals mit rund 20 Milliarden Mark unterstützte, oder später die Bundeswehr auf den Balkan, nach Afghanistan oder an das Horn von Afrika beordert, weil man dabei sein will beim so bezeichneten Krieg gegen den Terrorismus des großen Bruders aus Übersee, dann fehlt natürlich das Geld für die im Grundgesetz vorgesehenen Aufgaben der Bundeswehr. Übrigens kostet alleine der Auslandseinsatz der Bundeswehr den deutschen Steuerzahler jährlich sage und schreibe 5 Milliarden Euro. Und wenn wir darüber hinaus jährlich zig Milliarden für das unsägliche Scheinasylantenunwesen aufbringen müssen, wenn wir Milliardenbeträge zur Stützung der Renten- und Krankenkassen zuschießen müssen, weil ein ganzes Heer von zusätzlichen Nutznießern aus aller Herren Länder mitversorgt werden will, dann darf man sich nicht wundern, wenn das Geld für dringend gebotene deutsche Bedürfnisse hinten und vorne fehlt. Hier ganz alleine sind die Wurzeln für die Finanznot sowohl bei der Bundeswehr als auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens zu suchen. Ein beschämendes Armutszeugnis ganz besonderer Art ist die drastische Reduzierung unserer Streitkräfte auf etwa die Stärke des östlichen Nachbarn Polen, wobei dieses neue NATO-Mitglied dank unserer großzügigen Panzer- und Flugzeuggeschenke inzwischen mehr schwere Waffen besitzt als Deutschland. Unser Heer hatte im Jahre 1990 insgesamt noch 5.100 Kampfpanzer. Heute sind es nur noch 530. Frankreichs Militärmacht ist uns ebenso wie die von Großbritannien längst haushoch überlegen. Ach ja, ich darf an dieser Stelle ja nicht unterschlagen, dass unsere Politiker bei ihrer angeblich realistischen Lagebeurteilung davon ausgehen, Deutschland sei inzwischen ausschließlich von Freunden umgeben und alleine schon deshalb sei die drastische Reduzierung der Bundeswehr kein Problem. Und so wurde erst kürzlich der Startschuss für die Schließung weiterer 105 Bundeswehrstandorte gegeben. Was dies im Einzelfall für die oft kleineren Städte bedeutet, haben zahlreiche Bürgermeister und mittelständische Unternehmen bereits zu Protokoll gegeben. Aber die hohe Politik benötigt nun einmal das Geld für andere Ausgaben. Arme Bundeswehr habe ich meinen Vortrag insbesondere deshalb überschrieben, weil die politische Führung in unserem Lande weder in der Lage noch willens ist, die Streitkräfte nach militärischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu führen. Möglicherweise ist das deshalb so, weil nicht wenige der bisherigen Verteidigungsminister, deren Staatssekretäre und andere hochrangige Zivilisten im Ministerium selbst gar nicht gedient haben, ja teilweise aus dem Kreis der Wehrdienstverweigerer stammen und in ihrer Jugend ihre wahre Einstellung zur Bundeswehr mit strafwürdigen Sitzblockaden vor den verschiedenen Kasernentoren bekundeten. Das hält diese einstigen linken Berufsdemonstranten aber heute keineswegs davon ab, nach einem geglückten Marsch durch die Institutionen im Verteidigungsministerium und bei den Wehrbereichsverwaltungen hohe und höchste Dienstposten zu besetzen und dicke Gehälter einzustreichen. So etwas wäre wohl in keinem anderen Land der Welt möglich. Die politische Führung der Bundeswehr hat ganz offensichtlich ein recht seltsames, um nicht zu sagen ein gespaltenes Verhältnis zur Truppe. Und möglicherweise fällt diesen Herrschaften gar nicht auf, dass es mittlerweile eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem seit Jahrzehnten unverändert geltenden Soldateneid unserer Bundeswehrsoldaten und den von oben verordneten Aufgaben gibt. Wie ich anfangs schon sagte, heißt es in diesem Eid, dass der Soldat das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen hat. Wohlgemerkt, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes. Sie schwören nicht, dass sie irgendein Volk, weder das britische noch das französische, weder das israelische noch das amerikanische Volk tapfer verteidigen werden. Der unmissverständliche Wortlaut der Eidesformel wurde von den Müttern und Vätern der Bundeswehr ohne Frage ganz bewusst so gewählt, weil sie damals noch als Angehörige der Kriegsgeneration aus eigenem Erleben die ethisch-moralische Bedeutung und die Gewissenstiefe eines Soldateneides kannten und weil sie davon überzeugt waren, dass der Staat überhaupt nur dann das Recht hat, den ganzen Einsatz, ja das Leben seiner Söhne aufs Spiel zu setzen, wenn es um den Existenzkampf des eigenen Volkes geht, wenn das Lebensrecht des eigenen Volkes nur noch unter Zuhilfenahme der Waffen gesichert werden kann. Natürlich hatte und hat die Bundeswehr als fester Bestandteil des Nordatlantischen Bündnisses ihre Vertragsverpflichtungen einzuhalten. Aber bekanntlich, beziehungsweise angeblich muss man ja sagen, wurde das NATO-Bündnis im April 1949 als reines Verteidigungsbündnis gegründet. Ein Bündnis, das die Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Abwehr eines möglichen Angriffs aus dem Osten befähigen sollte, beziehungsweise den potenziellen Gegner aus Moskau überhaupt vor einem militärischen Angriff auf den Westen abschrecken sollte. Eine anders geartete Definition des Auftrages der NATO-Streitkräfte lassen die NATO-Statuten gar nicht zu. Und deshalb bastelt man in Washington seit einigen Jahren unverblümt an völlig neuen Konzepten, die regelrecht atemberaubende Dimensionen künftiger Einsatzmöglichkeiten erlauben sollen. Ich meine, spätestens hier ist der lautstarke Zwischenruf notwendig, dass sowohl der Grundgesetzauftrag unserer deutschen Streitkräfte und erst recht der Soldateneid unserer Bundeswehrsoldaten mit einem nach US-amerikanischen Vorstellungen veränderten NATO-Konzept unvereinbar ist. Dass die Bundeswehr einmal dazu missbraucht werden könnte, Hilfstruppe der sogenannten Weltpolizisten bzw. der selbsternannten Weltpolizisten von jenseits des Atlantiks zu spielen, das hätte sich noch vor wenigen Jahren kein Bundeswehrsoldat vorstellen können. Und zwar auch deshalb, weil sie im staatsbürgerlichen Unterricht regelmäßig vernommen haben, dass der Grundgesetz Artikel 87a, der ja überhaupt die rechtliche Basis der Bundeswehr in diesem Staate darstellt, in seinem Absatz 1 eindeutig und unmissverständlich sagt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Zur Verteidigung heißt es hier klipp und klar. Und das bedeutet ebenso klipp und klar, dass zum Beispiel die Beteiligung der Bundeswehr am NATO-Angriffskrieg im früheren Jugoslawien ebenso verfassungswidrig war wie die spätere und heute immer noch anhaltende Stationierung in Afghanistan. Auch wenn unser famoser Verteidigungsminister Struck mit ernst gespielter Miene verkündet, die Bundeswehr verteidige heute unsere Freiheit am Hindukusch. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man laut loslachen angesichts solcher naiven, realitätsverdrehenden Ausreden. Ausreden für einen Tatbestand, der in Wahrheit unser Strafgesetzbuch tangiert und nur deshalb keine strafrechtliche Ahndung findet, weil die anhaltende Unterwerfung bundesdeutscher Politik unter die Machtinteressen von jenseits des Atlantiks faktisch jede deutsche Rechtsprechung überlagert. Dass es trotz dieser machtpolitischen Vorgaben einzelne Richter in Deutschland wagen, hier und da noch unabhängige Urteile zu fällen, das darf man schon als äußerst mutig einstufen. So erinnere ich hier einmal an den Fall vor einem Berliner Amtsgericht, der in unseren Massenmedien allerdings aus durchsichtigen Gründen weitgehend verschwiegen wurde. Im Jahre 1999 hatten Kritiker des von Amerika geforderten Bundeswehreinsatzes auf dem Balkan einen Aufruf veröffentlicht, um deutsche Soldaten vor einer Beteiligung am Angriffskrieg abzuhalten. Das rief sogleich die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Und der Erstunterzeichner wurde mit einem Strafverfahren wegen Anstiftung zur Fahnenflucht und Gehorsamsverweigerung überzogen. Zur großen Verwunderung und Verärgerung des Verteidigungsministers verkündete dann aber der Richter einen Freispruch für den Angeklagten. Und in der Urteilsbegründung hieß es unter anderem: Der Einsatz der Bundeswehr gegen die Bundesrepublik Jugoslawien war objektiv rechtswidrig, da er dem geltenden Völkerrecht zuwiderlief. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unter den gegebenen Umständen und Machtverhältnissen ist zwar nicht zu erwarten, dass irgendwelche Spitzenpolitiker der Bundesrepublik Deutschland wegen ihrer aktiven Beteiligung an Planung und Ausführung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges vor die Franken eines Gerichts geholt werden. Aber dennoch sollten sich diese Herrschaften etwas eingehender mit den diesbezüglichen Bestimmungen unseres gültigen Strafgesetzbuches beschäftigen. Denn wer weiß schon, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und möglicherweise ganz plötzlich so etwas wie ein zweiter Nürnberger Prozess ins Haus steht. Während aber der sogenannte Nürnberger Prozess nichts anderes als ein rechtswidriger Racheakt der Sieger gegen die Repräsentanten des unterlegenen Kriegsgegners Deutschland war, ist die Rechtslage heute ganz anders. National und international ist nämlich unbestritten, was auch im deutschen Strafgesetzbuch ganz zu Beginn im Paragraphen 1 so beschrieben ist: Keine Strafe ohne Gesetz. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges kannte die Welt bekanntlich kein Verbot und schon gar nicht eine Strafbarkeit des Angriffskrieges. Vielmehr war es seit Jahrhunderten unbestrittene Gepflogenheit einer jeden Staatsführung, auch militärisch gegen ein anderes Land oder gegen andere Staaten vorzugehen, wenn das eigene Recht auf diplomatischem Wege nicht durchsetzbar war. Aber genau mit dieser jahrhundertealten oder besser jahrtausendealten Rechtsauffassung und Rechtspraxis sollte nach dem Zweiten Weltkrieg ja gebrochen werden. Viele Staaten, zumindest jene, die sich das kräftemäßig erlauben können, legen zwar diese Friedensverpflichtung nach wie vor nach eigenem Gutdünken aus. Ich erinnere hier vorzugsweise an das Dreigestirn USA, Israel, Großbritannien. Aber die ach so mustergültige neue Bundesrepublik Deutschland hat sogar einen rigorosen Strafrechtstatbestand ins eigene Strafgesetzbuch aufgenommen. Und an diese Strafrechtsbestimmungen wollen wir doch einmal die bundesdeutschen Angriffskrieger unter den Politikern während des Balkankrieges von 1999 erinnern. Der Paragraph 80 unseres Strafgesetzbuches, er ist überschrieben mit Vorbereitung eines Angriffskrieges, lautet unzweideutig wörtlich: Wer einen Angriffskrieg, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Nun frage ich mich, wie anders als ein Angriffskrieg soll man denn den NATO-Einsatz auf dem Balkan bezeichnen, bei dem immerhin unzählige Zivilisten durch NATO-Bomben getötet wurden. Aber offenbar verlassen sich unsere hochbezahlten Amerika- und Israel-hörigen Spitzenpolitiker darauf, dass ihnen unter dem großen Schutzmantel der internationalen Globalstrategen ja nichts passieren kann. Zumindest so lange nichts passieren wird, wie sie den übermächtigen Hintergrundkräften nützlich sind. Aber zurück zur inneren Verfassung unserer Bundeswehr. Wie schon gesagt, eine Schule der Nation, wie man früher einmal mit einem gewissen Respekt die Streitkräfte genannt hat, kann die Bundeswehr unter den gegebenen politischen Verhältnissen natürlich nicht mehr sein. Vielmehr ist es so, dass die Bundeswehr in ihrer inneren Verfassung immer nur ein Spiegelbild jener Gesellschaft sein kann, aus der sie kommt. Die jungen Soldaten und jetzt auch Soldatinnen sind ja gerade erst den staatlichen Bildungseinrichtungen entschlüpft, wenn sie in die Kaserne einrücken. Und sie wurden und werden bekanntlich ja ein Jahr aus von Massenmedien und Freizeiteinrichtungen berieselt und geprägt von Geistern, die alles andere als Vaterlandsliebe und Patriotismus erzeugen wollen. Dass dennoch ein großer Anteil der Freiwilligen, übrigens auch genauso beim Bundesgrenzschutz und bei der Polizei, ein durchaus merkliches Nationalbewusstsein und den Wunsch nach Sicherheit durch Recht und Ordnung mitbringen, das ist angesichts einer völlig verfehlten Bildungspolitik geradezu erstaunlich. Allerdings ist die Verblüffung dann recht groß, wenn der dienstbeflissene Rekrut erfahren muss, dass man heute sehr schnell als Rechtsradikaler eingestuft und abgestempelt werden kann, wenn man seinen Soldateneid nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als ernste Verpflichtung versteht, nämlich das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. In dieser Eidesformel steht ja nicht, wie man sieht, es steht dort mit keiner Silbe, dass der Soldat nur zu Kriegszeiten das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen hat. Nein, diese Verpflichtung gilt selbstverständlich generell, also auch in Friedenszeiten. Sie gilt jeden Tag. Ich selbst kann allerdings ein Liedchen davon singen, wie es jenen ergeht, die solchermaßen den abgeleisteten Soldateneid interpretieren. Der geradezu krankhafte, auslandsgefällige Umgang mit der Traditionspflege innerhalb der Bundeswehr war schon zu Unionszeiten würdelos und beschämend. Und auch damals schon gerieten zahllose Offiziere und Unteroffiziere in die staatliche Verfolgungsmaschinerie, alleine deshalb, weil sie sich aktiv für die Interessen unseres deutschen Volkes einsetzten und dabei vielleicht auch noch eine Partei unterstützten, die den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges ein Dorn im Auge war. Heute ist die politische Situation innerhalb der Bundeswehr noch wesentlich prekärer, ja vielerorts geradezu gespenstig. Dort, wo eigentlich der Begriff Kameradschaft einen hohen Stellenwert haben sollte, haben inzwischen staatliche Repressionsorgane doch allen Ernstes damit begonnen, ein heimtückisches Spitzelsystem zu etablieren. Ein Spitzelsystem, das große Ähnlichkeiten mit dieser teuflischen Stasi-Kultur der untergegangenen DDR aufweist. Zynischerweise werden solche Maßnahmen als Teil des von Kanzler Schröder geforderten Aufstands der Anständigen ausgegeben. Damit will man erreichen, dass sogenannte Rechtsradikale, dass Angehörige volkstreuer Parteien oder anderer treudeutschen Organisationen aufgespürt, beobachtet, verfolgt und sogar aus der Bundeswehr entfernt werden. Die Praxis sieht jetzt schon so aus, dass nicht nur Freiwillige, sondern sogar Wehrpflichtige bereits im Vorfeld ihrer Einberufung aussortiert werden, damit sie innerhalb der Truppe keinen Schaden anrichten können. Was im Klartext heißt, dass man die eventuelle Gelegenheit, den einen oder anderen Kameraden mit nationalem Gedankengut zu infizieren, konsequent ausmerzen möchte. Auch diese Vorgehensweise belegt ganz deutlich, dass die politisch Verantwortlichen in unserem Lande entweder überhaupt kein Gespür und keine Ahnung von den geistig-moralischen Notwendigkeiten in der Truppe haben oder, was allerdings noch viel schlimmer wäre, schon in Friedenszeiten bewusst Sabotage betreiben, nach dem Motto des damaligen grünen Abgeordneten Dr. Briefs, der im Juni 1990 doch tatsächlich vom Rednerpult des Deutschen Bundestages ausrief: Es darf nie wieder Deutschland geben. Nie wieder Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine vergleichbare Äußerung wäre sicher in keinem anderen Parlament rund um den Erdball möglich. In jedem anderen Land der Erde ergreift die politische Führung erhebliche Anstrengungen, damit gerade in den Sicherheitsorganen Begriffe wie Nationalbewusstsein, Vaterlandsliebe, Treue zu Volk und Heimat, Mut und Disziplin geweckt und gefestigt werden. Bei der Heranbildung dieser unverzichtbaren Werte kommt einer bewussten und tiefgehenden Traditionspflege überall in der Welt eine große Bedeutung zu. Die besonderen Leistungen der Väter und Mütter der vielen Generationen vor uns sind der natürlichste Ansporn für die Ausformung des eigenen Charakters und des eigenen Pflichtbewusstseins. Ich habe selbst erleben können, welchen Stellenwert diese militärische Traditionspflege bei den französischen, den britischen und amerikanischen Streitkräften hat. Noch ganz deutlich erinnere ich mich, wie beim französischen Aufklärungsregiment in Speyer sogar an den Wänden der Speisesäle der Offiziers- und Unteroffizierscasinos alle kriegerischen Streifzüge dieses Verbandes in Deutschland 1945, aber auch in Indochina und in Nordafrika auffallend bunt und heroisch dargestellt waren. Man stelle sich einmal vor, in einer bundesdeutschen Kaserne könne man heute die siegreichen Vorstöße der deutschen Wehrmacht durch Frankreich, auf dem Balkan oder in Russland bewundern. Geradezu undenkbar ist so etwas natürlich hier bei uns. Während der letzten Jahre wurden in zahlreichen Bundeswehrkasernen gar mühevoll und liebevoll gestaltete Gemeinschaftsräume abgerüstet und verunstaltet, weil dort zum Beispiel Stahlhelme, Uniformen und Orden der deutschen Wehrmacht ausgestellt waren. Selbst unsere NATO-Partner haben für solche nationalmasochistischen Entgleisungen nur ein mitleidiges Kopfschütteln übrig. Sie wissen nämlich noch ganz genau, dass gerade wir Deutschen stolz sein könnten angesichts der unüberbietbaren Leistungen unserer Soldaten in den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts. Was unsere Väter und Großväter in diesen beiden Kriegen gegen eine Welt von Feinden, gegen eine zahlenmäßig erdrückende Übermacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft kämpfend vollbrachten, ist geschichtlich einmalig. Genauso wie es Großadmiral Dönitz am Ende dieses verlustreichen Völkerringens bei seiner bekannten Rundfunkansprache gewürdigt hat. Dass dann Jahrzehnte später diese beschämende und sudelhafte Anti-Wehrmacht-Ausstellung mit Unterstützung maßgeblicher Politikerkreise durch unser Land ziehen konnte und die verlogenen Hassorgien der Feindpropaganda inzwischen zum festen Bestandteil unserer Bildungsprogramme gehören, das haben sich selbst die Siegermächte vor einem halben Jahrhundert nicht einmal in ihren kühnsten Wunschträumen vorstellen können. Aber bekanntlich und Gott sei Dank gibt es inzwischen gerade im Ausland hoffnungsvolle Stimmen, die ein Ende dieser abartigen und schmutzigen Geschichtslügen fordern. Von objektiven Historikern in den USA, in Großbritannien, aber auch in Frankreich und in vielen anderen Ländern wird sowohl der deutsche Lanzer als auch die Wehrmacht als Ganzes überschwänglich gelobt, als auf der ganzen Welt sonst unerreicht, tapfer, diszipliniert und pflichtbewusst. Und diese tapferen deutschen Soldaten sollen unseren jungen Bundeswehrsoldaten nicht Vorbild sein dürfen? Komme uns niemand mit dem sattsam abgegriffenen Argument, die Soldaten der Wehrmacht hätten schließlich einem Unrechts- bzw. einem Verbrechersystem gedient. Fragen wir sofort zurück, wo auf der Welt werden Soldaten schon gefragt, unter welchen politischen Gegebenheiten sie ihren Pflichten nachzukommen gedenken? Nirgendwo auf der Welt haben Soldaten so etwas wie ein Streikrecht für den Fall, dass ihnen das politische System ihres Staates nicht gefällt. Die politische Führung alleine entscheidet über Krieg oder Frieden. Sie trägt unter Abwägen aller Umstände die alleinige Verantwortung für notwendige Maßnahmen zur Existenzsicherung des Staates. Dass sich die rot-grüne Regierungskoalition im Falle des Balkankrieges und des jetzigen Engagements in Asien und Afrika von ganz anderen Motiven leiten lässt, weil der große Bruder von jenseits des Atlantiks es so von uns Deutschen fordert, das ist eine ganz andere Sache. Beim Zweiten Weltkrieg jedenfalls ging es für Deutschland um Sein oder Nichtsein. Nachdem die internationalen deutschen Feinde mit List und Tücke diese Katastrophe vorbereitet hatten und in den 30er Jahren wiederholt und lautstark verkündeten, dass sie das Deutsche Reich in einem kommenden Krieg diesmal endgültig vernichten wollten. Wie auch in allen anderen Ländern der Erde üblich, mussten sich die Soldaten der Wehrmacht damals darauf verlassen können, dass die von ihrer Regierung getroffenen Entscheidungen sicherheitspolitisch notwendig und richtig waren, weil nur die der Regierung zugänglichen Quellen eine treffsichere Lagebeurteilung ermöglichten. Kein Institut, geschweige denn eine Einzelperson, auch nicht ein einzelner General, kann und darf sich eine solch folgenschwere Lagebeurteilung zumuten bzw. anmaßen. Aber auch dort, wo Zweifel angebracht wären, kann sich die Truppe erfahrungsgemäß den gegebenen Befehlen und Anordnungen nicht entziehen. Wir können uns wohl kaum vorstellen, dass die Armeen Frankreichs, Großbritanniens oder Spaniens sich hätten weigern können, an den kolonialen Eroberungszügen dieser Mächte rund um den Erdball teilzunehmen. Und es ist auch nicht denkbar, die US-Armee hätte vielleicht streiken können, als ihre Regierung zum Eroberungskrieg gegen Mexiko, gegen die spanischen Besitzungen oder gegen die Philippinen blies. Oder einige Jahrzehnte später, als die US-Regierung ohne jeden anderen Grund aus rein machtpolitischen Erwägungen plötzlich im April 1917 Deutschland den Krieg erklärte. Und weitere 2,5 Jahrzehnte später bei den verbrecherischen Flächenbombardements gegen die deutsche Zivilbevölkerung und dann bei den massenmörderischen Atombombeneinsätzen gegen Hiroshima und Nagasaki. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alleine diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie lächerlich die Argumente unserer Gegner sind, wenn sie der deutschen Wehrmacht vorwerfen, getreu ihres Fahneneides bis zum bitteren Ende aufrecht, tapfer und voller Hingabe gekämpft zu haben. Ich meine, gerade diese ungebrochene Hingabe und Disziplin unterstreichen, hätte die deutsche Jugend damals das Gefühl gehabt, für eine ungerechte Sache zu kämpfen, niemals wäre sie zu solch außergewöhnlichen soldatischen Heldentaten gegen eine Welt von Feinden bis zum bitteren Ende fähig gewesen. Wie viel Niedertracht und geistige Abartigkeit gehören dazu, unserer jungen Generation und unseren Bundeswehrsoldaten nicht die Helden von damals als Vorbild zu vermitteln, sondern unter anderem jene Volks- und Vaterlandsverräter, die während des sechsjährigen Existenzkampfes unserer Nation die Fronten wechselten, um als Deserteure oder Landesverräter den Vernichtungskrieg der Feindmächte zu unterstützen. Inzwischen gibt es bekanntlich sogar Denkmäler für Deserteure in vielen bundesdeutschen Großstädten. Und bundesdeutsche Richter gestatten den linksradikalen Wehrkraftzersetzern, die Soldaten der Bundeswehr gar potenzielle Mörder zu nennen. Braucht man sich da noch zu wundern, wenn Jahr für Jahr über 100.000 junge Männer in Deutschland den Wehrdienst verweigern? Und es ist durchaus auch bezeichnend für die Geistesverfassung mancher Lehrer, wenn ganze Schulklassen geschlossen zu Drückebergern werden. Die Saat ist aufgegangen nach 60 Jahren systematischer Gehirnwäsche. Aber angesichts des missbräuchlichen Einsatzes unserer Soldaten für fremde Macht- und Wirtschaftsinteressen muss man ja heute sogar hier und da Selbstverständnis haben für den gewachsenen Unmut junger Menschen, denn dafür sollen deutsche Soldaten gerade auch, wie ich meine, aus unserer Sicht selbstverständlich ihren Kopf nicht hinhalten. Und natürlich fragt mancher junge Wehrpflichtige heute nicht ohne Grund, mit welchem Recht eigentlich erwartet die Bundesregierung, dass die Soldaten der Bundeswehr im Ernstfall ihr Leben für die Gemeinschaft einsetzen, wenn ihre Väter und Großväter immer noch unablässig beschimpft, bespuckt und kriminalisiert werden. In einem Ernstfall hier in Mitteleuropa, der hoffentlich niemals eintreten wird, würden sich die schäbige und verlogene Schulerziehung der vergangenen Jahrzehnte verheerend auswirken und grausam rächen. Weil sie es doch so gelernt haben, werden viele nach dem Motto handeln, lieber 10-mal sein Vaterland verraten, als 1-mal dafür sterben. Man wird diesen zweifelnden und fragenden jungen Bundeswehrsoldaten natürlich sofort entgegenhalten. Sie dienten doch im Gegensatz zu den Soldaten der früheren Wehrmacht einer gerechten Sache. Sie kämpften doch für Demokratie, für Recht und Freiheit und andere ähnlich wohlklingende Sprüche. Ich hoffe, dass die solchermaßen belehrten jungen Soldaten dann umgehend zurückfragen, was versteht die Bundesregierung eigentlich heute unter Recht und Freiheit? Ist es nicht so, dass die feste Einbindung Deutschlands in das diktatorische EU-System von Brüssel und die US-amerikanische Bevormundung, die weitere Stationierung fremder Truppen in Deutschland und die weitgehende Beherrschung der Massenmedien durch fremde und antideutsche Interessen in Wahrheit der Freiheit und dem Recht des deutschen Volkes diametral entgegenwirken? Versteht man unter Freiheit etwa die Narrenfreiheit der linkschaotischen Gewalttäter, der kriminellen Banden und Asylbetrüger, der nationalmasochistischen Lügenbolde und Hassprediger in Presse, Rundfunk und Fernsehen? Die Freiheit der Kultur- und Sprachzerstörer? Die Freiheit der Dekadenz- und Sexvermarktungsregisseure in den privaten Fernsehanstalten? Die Freiheit der internationalen Devisenschieber und Milliardenerpresser? Der globalistischen Wirtschafts-, Finanz- und Kulturimperialisten, die Freiheit der multikulturellen Wahnsinnsdogmatiker und schließlich die Freiheit, als deutsches Volk in einigen Generationen ganz zu verschwinden, um die europäische Mitte freizumachen für eine neue, eine euro-afroasiatische Mischrasse? Ist das die Freiheit, die wir verteidigen sollen? Nein und noch einmal nein. Eine solchermaßen missbräuchliche und perverse Auslegung des Freiheitsbegriffs rechtfertigt nicht einmal den Einsatz eines einzigen deutschen Soldaten. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. So singt man in Deutschland seit mehr als 150 Jahren mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Und sogar die ansonsten so pflicht- und volksvergessenen Politiker der Bundesrepublik Deutschland haben diesen Text zur offiziellen Nationalhymne erhoben. Ja, für Einigkeit und Recht und Freiheit wollen wir uns mit ganzer Hingabe und wenn nötig auch mit unserem Leben einsetzen. Und deshalb verstehen wir den Sinngehalt des geltenden Bundeswehrsoldateneides, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, als eine ungebrochene Einfügung in die lange Traditionskette echten deutschen Soldatentums. Zur Verteidigung der europäischen Mitte als heiliges Erbe germanisch-deutschen Fleißes haben unsere Ahnen unsankbar große Opfer erbringen müssen. Diese gewaltigen Opfer während der vergangenen Jahrhunderte und insbesondere während der beiden schrecklichen Kriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bleiben eine eherne Verpflichtung auch für die deutsche Jugend von heute und morgen. Das Erbe unserer Ahnen mit allen Mitteln zu verteidigen und die von außen immer offener und immer unverschämter einbrechende Zersetzungs- und Zerstörungsflut abzuwehren, dies ist zweifellos auch eine Sache der Ehre.